Nach den französischen Lili Küb mit einem brasilianischen Lied, eben die Brasilianerin Astro Gilberto in Englisch, so hat sie ja oft gesungen, zum Beispiel auch auf ihrem größten Hit The Girl from Ipanema. Das eben war schon später, Anfang der 70er, vom Album Gilberto with Turrentine. Gemeint ist der Saxophonist Stanley Turrentine, eben gar nicht zu hören. Auf dem Stück Traveling Light, geschrieben, arrangiert und produziert von Eumir Diodato, den damals gerade sehr populären Musiker. Ich erinnere zum Beispiel an seine Version von Also sprach Zarathustra. Die war instrumental. Heute im Soundcheck wird aber ja gesungen und das die ganze Zeit in fremden Sprachen, wo man doch oft raushört, dass es eben nicht die Muttersprache ist. Wie zum Beispiel hier jetzt bei den drei japanischen Frauen, die sich Shonen Knife nennen. Auf ihrem Album von 1996, Brand New Knife, klebt groß ein Sticker English Version. Vielleicht ja, weil man es gar nicht immer erkennt. Aber wahrscheinlich auch, weil es das komplette Album auch auf Japanisch gab. Ich nehme es an. Jedenfalls habe ich nur das Englische. Das passt auch gut in diese Sendung. Die japanischen Shonen Knife 4 mit One Week.